Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Den Sonnenuntergang beobachten, dazu Musik von Georg Friedrich Händel hören oder von Peter Tschaikowski. Das war, so heißt es, eine der Lieblingsbeschäftigungen von Nelson Mandela. Bemerkenswert. Denn die Liebe zur europäischen Musik war Mandela nicht in die Wiege gelegt. Die Errungenschaften der westlichen Kultur spielten für ihn in seinen Kindertagen eine geringe Rolle. Mandela wurde 1918 geboren, in einem kleinen Dorf in der Transkei im Osten Südafrikas. Sein Vater war Stammesoberhaupt der Tembu, und die Tembu sind ein Teil des Volkes der Xhosa. Das Wort beginnt mit einem sogenannten Klicklaut, eine Besonderheit der Bantu-Sprachen. Aber nicht nur zwischen den Sprachen der Bantu und der Europäer liegen Welten, auch ihre Kulturen unterscheiden sich grundlegend voneinander. Roli Lala nannte Mandelas Vater seinen Sohn, was wörtlich übersetzt heißt, am Ast eines Baumes ziehen. Die Bezeichnung für einen Unruhestifter. In der Transkei lebten nur wenige Weiße. Ihre Städte waren weit weg. Aber die Macht, die sie ausübten, beeinflusste Roli Lalas Leben schon sehr früh. Im 17. Jahrhundert waren Holländer in Südafrika gelandet und hatten Kapstadt gegründet. Die Siedlung war schnell gewachsen. Vor allem die sogenannten Trekboeren, weiße Farmer, die Weideland für ihr Vieh suchten, waren immer weiter nach Norden gezogen. Schließlich drangen sie in das Land der Xhosa ein. Es kam zu Konfrontationen und die Kolonialregierung reagierte, indem sie die Siedlungsgebiete von Schwarzen und Weißen voneinander trennte. Je stärker ihre militärische Kraft wurde, umso mehr unterwarfen die Einwanderer die schwarze Bevölkerung und annektierten ihr Land. Allerdings gerieten die Holländer Ende des 18. Jahrhunderts selbst in Bedrängnis. Die Briten machten ihnen ihren Kolonialbesitz streitig. Ein Jahrhundert lang kämpften die beiden Mächte nicht nur gegen verschiedene afrikanische Völker, sondern auch gegeneinander. 1910 schlossen sich Engländer und Buren dann zusammen, zur Südafrikanischen Union. Ein demokratischer Staat war geboren. Demokratisch allerdings nur dem Namen nach. Eine weiße Minderheit herrschte über die schwarze Mehrheit. Ein Wahlrecht hatten nur die Weißen. Sie machten die Gesetze und sie wandten sie an. Roli Lalas Vater bekam das in aller Härte zu spüren. Der angesehene und wohlhabende Mann verlor seinen Status, man beschlagnahmte den größten Teil seines Vermögens, seiner Herde und seines Landes. Der Junge musste sich fortan in bescheideneren Lebensumständen zurechtfinden. Mit 7 kam er in die Dorfschule. Gleich am ersten Tag gab ihm seine Lehrerin einen neuen Vornamen, Nelson. In seiner 1994 erschienenen Autobiografie schreibt er: Warum sie mir diesen Namen gab, weiß ich nicht. Vielleicht hatte es etwas mit dem großen britischen Seefahrer Lord Nelson zu tun, aber das ist reine Vermutung. Die Erziehung, die ich erhielt, war eine britische, in der britische Gedanken, britische Kultur, britische Institutionen automatisch als höherwertig angesehen wurden. So etwas wie afrikanische Kultur kam nicht vor. Dagegen hatte Mandela nichts einzuwenden. Er sah die Weißen nicht als Unterdrücker, sondern als Wohltäter. Er sehnte sich nach ihren Errungenschaften. Erst viel später begann er, auch die eigene Kultur zu schätzen. Als der Vater starb, übernahm das neue Stammesoberhaupt Nelsons Erziehung. Er schickte den begabten Jungen aufs College, auf die Universität. Mandela lernte die Warmwasserdusche und das WC kennen. Er begann sich die Zähne mit Zahnpasta statt mit Asche zu putzen und er kam mit der Politik in Berührung, zuerst nur auf Hochschulebene. Mandela wurde in die Studentenvertretung gewählt. Weil aber die Mehrzahl der Stimmberechtigten nicht zur Urne gegangen war, lehnte er die Wahl ab. Der Leiter der Hochschule stellte ihm das Ultimatum, entweder die Arbeit in dem Gremium aufzunehmen oder die Universität zu verlassen. Er ging. Mandela studierte dennoch Jura, machte seinen Abschluss und eröffnete mit 34 Jahren zusammen mit seinem Freund Oliver Tambo in Johannesburg eine Kanzlei. Über ihre Erfahrungen schrieb Tambo später: Für Nelson und mich war es jeden Morgen ein Spießrutenlaufen, an all den Menschen vorbeizugehen, die geduldig vor unserem Büro warteten. In Südafrika kann es ein Verbrechen sein, kein Land zu besitzen. Und jede Woche berichteten uns Leute, über wie viele Generationen hinweg ihre Familien das Fleckchen Erde bestellt hatten, von dem man sie nun vertrieb. Auch in der falschen Gegend zu leben, kann ein Verbrechen sein. Unsere Akten quollen über von Tausenden solcher Geschichten. Und wenn wir bei der Eröffnung unserer Kanzlei noch nicht gegen die Apartheid aufbegehrt hatten, dann hat uns die Arbeit in diesem Büro von dieser Nachlässigkeit geheilt. Jede Gerichtsverhandlung und jeder Besuch im Gefängnis führte uns vor Augen, wie unser Volk litt und gedemütigt wurde. Die Apartheid-Gesetze unterteilten die Bevölkerung in vier Gruppen: Schwarze, Weiße, Farbige und Asiaten. Jeder Bewohner Südafrikas musste sich klassifizieren lassen. Welche Rechte jemand hatte, welche Ausbildungsmöglichkeiten, war von der Gruppenzugehörigkeit abhängig. Am stärksten benachteiligt waren die Schwarzen. Ihnen war der Aufenthalt in weißen Stadtgebieten verboten. Ja, sie hatten nicht einmal ein grundsätzliches Wohnrecht in ländlichen Gebieten. Dadurch wurden Millionen zu Wanderarbeitern. Als solche waren sie von der Arbeitslosenversicherung ausgenommen. Jede sexuelle Beziehung zwischen Schwarz und Weiß wurde streng bestraft. Sogenannte gemischtrassige Ehen durfte es nicht geben. Die bedeutendste Interessenvertretung der Schwarzen war der ANC, der African National Congress. Dessen wichtigstes Ziel war der Kampf gegen die Apartheid. Nelson Mandela wurde Mitglied. Ich hatte keine Erleuchtung. Es war eine Anhäufung von 1000 verschiedenen Dingen, 1000 Kränkungen, 1000 unerinnerten Momenten, die Wut in mir erzeugten, rebellische Haltung, das Verlangen, das System zu bekämpfen, das mein Volk einkerkerte. Da war kein bestimmter Tag, an dem ich mir sagte, von nun an will ich mich der Befreiung meines Volkes widmen. Stattdessen tat ich es einfach, weil ich nicht anders konnte. Das große Vorbild der ANC-Aktivisten war Mahatma Gandhi. Mit den gleichen Waffen, mit denen er für die Unabhängigkeit Indiens gekämpft hatte, mit Boykott, Streik und zivilem Ungehorsam, kämpften sie für das Recht aller Südafrikaner auf volle Staatsbürgerschaft, auf eine direkte parlamentarische Vertretung, auf Bildung, auf Gewerkschaften, auf Land. Nelson Mandela gehörte zu den Initiatoren des Aktionsprogramms. Mehrfach wanderten er und seine Mitstreiter vom Afrikanischen Nationalkongress dafür ins Gefängnis. Dem ANC gehörten auch Weiße, Asiaten und sogenannte Farbige an. Viele verließen das Land, um drohenden Gefängnisstrafen zu entgehen und den Kampf gegen die Apartheid von woanders aus zu unterstützen. Von London aus zum Beispiel. Die Royal Festival Hall, direkt an der Themse, war einer ihrer Treffpunkte. Heute steht vor dem Gebäude eine Bronzestatue von Nelson Mandela. Drinnen ist viel los. Es gibt Cafés und Bars, Restaurants und Geschäfte, einen Spielplatz für Kinder und eine große Bühne für Veranstaltungen. Auch Percy Cowan, der Nelson Mandela aus den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts kannte, kam hierher. Im Dezember 2012 ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Das Interview stammt aus dem Jahr 2005. I'm almost as old as Nelson Mandela. He's 3 years older than me. I belong to the white wing of the ANC. It was called Congress of the Democrats. Ich bin fast so alt wie Nelson Mandela. Er ist 3 Jahre älter. Ich habe dem weißen Flügel des ANC angehört. Kongress der Demokraten nannte sich der. 1952 habe ich angefangen und bei einer Kampagne gegen ungerechte Gesetze mitgemacht. Es war eine Kampagne im Stil von Mahatma Gandhi, wo ein paar Leute einen Gesetzesverstoß ankündigten. Gegen ein Gesetz zu verstoßen war einfach. Wir, eine Gruppe von Weißen, sind Kind ohne Erlaubnis in ein afrikanisches Township gegangen. Dafür wurden wir verhaftet. Dann habe ich ein Zeltlager veranstaltet, an dem Kinder aller Hautfarben teilnehmen konnten. Dafür bin ich zu 2 Jahren Hausarrest verurteilt worden. Immediately after this camp, I received a 2-year house arrest order. Führende Figur bei den Aktionen war Nelson Mandela. Er wurde Präsident der ANC-Jugendliga und stellvertretender Präsident des ANC. Vor allem unter schwarzen Südafrikanern war er äußerst populär. He was a very charismatic figure and he was a natural leader. Er war einfach eine charismatische Figur. Der geborene Führer, absolut. Und er war kein Theoretiker. Wenn irgendetwas los war, stand er an der Spitze. Er hatte eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Doch die Kampagnen hatten nicht die gewünschte Wirkung. Der Staat ließ Tausende von Personen überwachen. Polizei und Militär griffen bei Demonstrationen mit brutaler Gewalt durch. Ganze schwarzen Viertel wurden mit Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht, wenn die Regierung eine Unruhe befürchtete. Mandela änderte seinen Kurs. Er verabschiedete sich vom Prinzip der Gewaltlosigkeit und gründete eine militärische Organisation. Sie nannte sich Umkhonto'we Sizwe, zu Deutsch der Speer der Nation. Als Nelson Mandela bekannt gab, dass der ANC nun einen militärischen Flügel hatte, jeder, den sie von nun an festnahmen, wurde gefoltert. Für manche wurde es in Südafrika wirklich brenzlig. Ende 1961 machte der Umkhonto'we Sizwe, kurz MK, erstmals durch Bombenanschläge auf sich aufmerksam. Ein halbes Jahr später wurde Mandela zusammen mit anderen verhaftet und vor Gericht gestellt. Er war der Hauptangeklagte. Ein zweites Verfahren wegen Sabotage und Verschwörung kam hinzu. Das Schlimme war natürlich, dass wir ständig Angst hatten, sie könnten zum Tod verurteilt werden. Gott sei Dank kam es nicht so. Vor Gericht verlas Nelson Mandela eine Verteidigungsrede. Er sagte unter anderem: Ich gebe zu, an der Bildung von Umkhonto'we Sizwe beteiligt gewesen zu sein. Ich bestreite nicht, dass ich Sabotageakte geplant habe. Aber ich habe sie nicht aus Rücksichtslosigkeit geplant und auch nicht, weil ich die Gewalt liebe. Ich habe sie nach einer ruhigen und nüchternen Einschätzung der politischen Situation geplant. Einer Situation, die nach vielen Jahren der Tyrannei, der Ausbeutung und der Unterdrückung meines Volkes durch die Weißen entstanden war. Im Juni 1964 verkündete der Richter das Urteil: lebenslänglich Gefängnis für alle Angeklagten. Die ersten Jahre der Strafe saß Mandela im Gefängnis von Robben Island ab, einem Hochsicherheitstrakt auf einer kleinen Insel vor Kapstadt. Sogar im Gefängnis setzte sich die Rassentrennung fort. Wir weißen Gefangenen hatten Betten, die Schwarzen nicht. Die mussten auf einer Matte schlafen, die auf dem Zementboden lag. Und sie mussten im Steinbruch arbeiten. Die Steine haben das Sonnenlicht stark reflektiert, also haben sie um Sonnenbrillen gebeten. Aber sie haben keine bekommen. Deshalb hat Nelson Mandela so fürchterliche Probleme mit seinen Augen. Trotz aller Repressalien spürten die Gefangenen, dass der nationale und internationale Druck auf das Apartheid-System wuchs. Anfang der 80er Jahre begann eine weltweite Kampagne zu ihrer Freilassung. Überall machten sich Anti-Apartheid-Gruppen und andere Organisationen für Nelson Mandela und seine Freunde stark. Geld wurde gesammelt, Demonstrationen wurden abgehalten, Popkonzerte veranstaltet. Mandela saß im Gefängnis und war doch mit die wichtigste Figur im Kampf gegen das Apartheid-Regime. Wie andere Häftlinge auch, nutzte er die Zeit. Sie haben sich durch nichts unterkriegen lassen. Oft war ihnen gar nicht bewusst, dass sie im Gefängnis saßen, weil sie ständig an die Zukunft dachten. Wenn es irgendwie ging, haben sie miteinander diskutiert. In gewisser Weise war es eine sehr produktive Zeit. A productive period in that sense. 1982 begann die Regierung in Pretoria unter dem wachsenden nationalen und internationalen Druck umzudenken. Die Gefangenen wurden in ein anderes Gefängnis verlegt. Geheime Gespräche mit Nelson Mandela sollten aufgenommen werden. Staatspräsident Pieter Willem Botha stellte ihm die Freilassung in Aussicht, verlangte aber im Gegenzug die Erklärung, auf jegliche Gewalt zu verzichten. Mandela lehnte ab. Als Botha zurücktrat und William de Klerk ihm folgte, war auf beiden Seiten die Bereitschaft zur Deeskalation erkennbar. De Klerk bereitete eine Gesetzesänderung vor. Das Verbot des ANC und anderer politischer Zusammenschlüsse sollte aufgehoben und vor allem die Apartheid abgeschafft werden. Auch die schwarzen Bürger des Landes sollten wählen können, sich ihren Wohnort frei aussuchen und eine angemessene Schulbildung erhalten. Zweimal trafen sich William de Klerk und Nelson Mandela. Dann kündigte der Präsident dem Häftling die Freilassung an. Am 11. Februar 1990 war es soweit. Nach 27 Jahren hinter Gittern verließ Nelson Mandela, von Tausenden seiner Anhänger bejubelt, das Gefängnis. Lorna Jafta, damals 20 Jahre alt, erinnert sich. The day when he was released from prison, we were actually working that day and it was on the news that he was going to be released and that. An dem Tag, an dem er aus dem Gefängnis kam, haben wir gearbeitet. Da haben sie in den Nachrichten gesagt, dass er freigelassen wurde. Unser Chef hat gesagt, wenn ihr wollt, dann gehen wir alle runter zur Parade. Das ist eine Straße in Kapstadt. Wir haben Stunden um Stunden gewartet. Und dann ist er endlich gekommen. Ich konnte es kaum glauben. So viele Jahre wollte ich ihn schon sehen. Und jetzt sah ich ihn. Mandela. Steht da wirklich Mandela? Mein Gott, ist das Mandela? Ja, das ist wirklich Mandela. Das hat uns so viel Hoffnung gemacht. Wir haben gedacht, ja, es gibt eine Zukunft für uns. Er ist so eine Art Prophet, wirklich. Er ist wie ein Prophet. Mandela sah die Aussöhnung der verfeindeten Bevölkerungsteile als wichtigste Aufgabe an. Seinem ehemaligen Ankläger Percy Yutar, der die Verurteilung zu lebenslänglicher Haft mit der Bemerkung quittiert hatte, er sei enttäuscht darüber, ihn nicht hängen zu sehen, lud er zum Essen ein. Das fertig zu bringen, machte ihn zu genau der Figur, die es zur Aussöhnung brauchte. Nach 27 Jahren aus dem Gefängnis zu kommen und dann keinerlei Groll zu hegen, keine Bitterkeit, das war mehr, als wir fassen konnten. Das ist schon nicht mehr normal. Musik 1993 wurden Nelson Mandela und William de Klerk für ihren Einsatz für die Demokratie und die Abschaffung der Apartheid in Südafrika mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Im Jahr darauf fanden die ersten freien Wahlen in Südafrika statt. Nelson Mandela bei der Stimmabgabe. Well, my impressions are mixed. One of joy that our struggle. Meine Eindrücke sind gemischt. Da ist vor allem die Freude, dass unser Kampf, dass unser Traum kurz davor ist, wahr zu werden. Der Traum von einem besseren Südafrika, in dem Südafrikaner aller Hautfarben zusammenarbeiten können, im Geist der Versöhnung und des Entstehens einer neuen Nation. Der ANC entschied die Wahl mit 62,6% der Stimmen für sich. Nelson Mandela wurde der erste schwarze Staatspräsident der Republik Südafrika. Während seiner Regierungszeit stieß er umfassende Reformen an. Land wurde teilweise umverteilt, Häuser wurden gebaut für die, die bislang in Elendsvierteln gelebt hatten. Die Bildungsmöglichkeiten für Schwarze verbesserten sich und auch die Ärmsten kamen in den Genuss von Krankenpflege. Die Fortschritte waren zahlreich, aber sie kamen langsamer als erhofft und viele hielten sie für zu gering. Am Ende von Mandelas Amtszeit im Jahr 1999 war die Aufbruchsstimmung deutlich abgeebbt. An Mandelas Popularität änderte das wenig. Madiba, wie ihn die Südafrikaner liebevoll und ehrerbietig nannten, blieb die Identifikationsfigur einer zerrissenen, aus Parallelgesellschaften bestehenden Nation. Über alle Rassenschranken hinweg wurde er verehrt und anerkannt. Für sein Engagement, vor allem in Menschenrechtsfragen, wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Gleichzeitig musste er eine ganze Reihe von persönlichen Schicksalsschlägen hinnehmen. Nach 38-jähriger Ehe ließ er sich von seiner Frau Winnie scheiden, die schweren politischen Anschuldigungen ausgesetzt war. Einer seiner Söhne starb an AIDS. Und als im Juni 2010 in Johannesburg die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet wurde, sagte er die Teilnahme an der Feier ab, weil am Vorabend seine 13-jährige Urenkelin bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Bei der Schlussfeier der WM war Nelson Mandela kurz anwesend. Danach zog er sich fast ganz aus der Öffentlichkeit zurück. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Er litt unter den Spätfolgen einer Tuberkulose, an der er während seiner Gefängniszeit erkrankt war. Von der Lungenentzündung, wegen der er im Juni 2013 in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, erholte er sich nicht mehr. Die letzten Bilder des großen Freiheitskämpfers, die das staatliche Fernsehen ausstrahlte, zeigten einen sehr stillen, fast apathisch wirkenden Mann. Sie zwangen Millionen von Südafrikanern, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass es nicht einmal ihrem Idol möglich sein würde, den Tod zu besiegen. Ich bewundere ihn nach wie vor. Er ist wie ein Prophet.